Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 16 mit Horn und Trommeln. Ich ging durch die Fluren von Dasarinnen im Frühling. Der Duft und die Farben des Frühlings in Antasarion. Mary und Pippin schaukelten in den knorrigen Armbeugen Baumbarts, der sie mit schlurfenden Schritten durch den Fangornwald trug. Ah, die Musik und das Licht im Sommer an den sieben Strömen von Ossir. Seit die Orks sie am Fuße des Amonhen überfallen und verschleppt hatten, waren sie von den Gefährten getrennt. Sie wussten noch nicht, dass sich auch die übrige Gemeinschaft aufgelöst hatte. Frodo und Sam waren mit dem Ring nach Osten unterwegs. Die übrigen, Aragorn, Gimli und Legolas, durchquerten die Ebene von Rohan in Richtung Westen. Zu den Tiefen im Hochland von Dorthonion stieg ich im Winter hinauf. Mächtig schritt Baumbart aus, hatte Pippin und Merry fest in seinen Trollarmen. Die meisten Bäume hier sind natürlich einfach Bäume. Aber viele sind halbwach. Manche sind hellwach und ein paar, naja, werden richtig entisch, haben schlechte Herzen. Die Sache scheint sich auszubreiten. Es gibt finstere Stellen in diesem Land. Wie der alte Wald im Norden. Meint ihr das, Baumbart? Freilich. So ähnlich. Aber viel schlimmer. Wir alten Ents sind Baumhirten. Wir sehen nach dem Rechten. Plötzlich sahen die beiden Hobbits eine breite Öffnung vor sich. Zwei Bäume standen dort wie lebende Torpfosten. Als der alte Ent näher kam, hoben die Bäume ihre Äste und alle ihre Blätter und Zweige zitterten und raschelten. So gingen sie in einen Berg hinein, in eine Halle mit einem kleinen Bach, der in einem steinernen Becken aufgefangen wurde. Das hier ist Quellhalle. Hier wollen wir heute Nacht bleiben. Trinkt. Das Wasser wird euch gut tun. Was steht hier herum? Aus einer Schale tranken sie in kleinen Schlucken. Das Wasser schmeckte würzig und duftete wie ein ferner Wald. Es wirkte in ihren Gliedern und brachte Erfrischung und Kraft. So, nun erzählt eure Geschichte. Die Hobbits begannen, ihm alle ihre Abenteuer seit dem Aufbruch von Hobbingen zu erzählen. Aber sie sagten ihm nicht das Geringste über den Ring. Er fragte sie nicht danach, wollte aber begierig alles über die schwarzen Reiter, Elrond, Bruchtal, den alten Wald und Tom Bombadil wissen. Immer wieder ließ er sich das Auenland beschreiben. Ents gibt's dort nicht, oder? Ich meine nämlich Entfrauen. Entfrauen? Naja, euer Land würde ihnen gefallen. Deshalb kam ich drauf. Aber erzählt mir von Gandalf und Saruman. Darüber nun wussten die Hobbits wenig, außer dass Ugluk und seine Orks aus Isengard gekommen waren und von Saruman als von ihrem Herrn gesprochen hatten. Das sind Neuigkeiten. Ihr seid in einen Sturm geraten. Der Wind weht von Osten. Ein alter Ent kann den Sturm nicht aufhalten. Er muss ihn überstehen oder zugrunde gehen. Aber Saruman ist unser Nachbar. Den kann ich nicht übersehen. Wer ist Saruman eigentlich? Ein Zauberer. Das Haupt des Weißen Rats. Es gab eine Zeit, da ging er in meinen Wäldern spazieren und machte mir als Nachbar keine Scherereien. Mit der Zeit aber wurde sein Gesicht immer verschlossener. Ich glaube, er hat böse Wege eingeschlagen. Er hat nur Metall und Räder im Sinn. An wachsenden Lebewesen liegt ihm nichts. Er hat sich mit üblem Volk eingelassen, den Orks. Und er hat ihnen eine gefährliche Gabe verliehen. Seine Orks können die Sonne aushalten, obwohl sie sie hassen. Oh, das ist ein böses Verhängnis. Ich habe die Orks durch meine Wälder gehen sehen. Die hauen Bäume um, zerhacken sie, schleppen sie weg, um die Feuer von Ortang zu schüren. Verflucht soll er sein. Ich werde dem ein Ende bereiten und ihr werdet mit mir kommen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wie schade, dass wir so wenige sind. Und warum gibt es so wenige von euch, Enz? Sind viele gestorben? Wir waren nie zahlreich und haben uns nicht vermehrt. Wir haben nämlich die Entfrauen verloren. Wie traurig. An was sind sie gestorben? Sie sind nicht gestorben. Wir haben sie verloren und können sie nicht wiederfinden. Ja. Bombard nahm die Hobbits wieder auf seine starken Arme und trug sie zum Ting der Ents. Er ging an einer riesigen Hecke vorbei, kam dann zu einem schmalen Einlass und stieg mit den Hobbits in eine Waldschlucht hinab, die mit Gras bedeckt war. Mehrere Ents waren schon eingetroffen. Keiner sah aus wie der andere. Sie unterschieden sich wie Birke von Buche oder Eiche von Tanne. Ältere Ents waren da, bärtig und knorrig wie uralte Bäume, und es waren große, starke Ents da. Gut gewachsen und glatthäutig wie Waldbäume in der Blüte ihrer Jahre. Aber es waren keine jungen Ents zu sehen. Der da drüben sieht aus wie eine Kastanie. Einer hat 13, der andere 9. Unglaublich. Was die Tanne dort für lange Beine hat. Aber was können die gegen Saruman ausrichten? Na, ich glaube nicht, dass sie so ungefährlich sind, wie sie aussehen. Weißt du was, Pippin? Ich habe Sehnsucht nach Sam und Frodo. Weißt du was, Merry? Ich auch. Kleine Freunde, ihr werdet doch nicht ungeduldig. Ich muss denen erst alles erklären. Ich muss sie doch aufrütteln. Sonst ziehen sie nicht gegen Saruman los. Ja, es würde noch einige Tage dauern. Er gab ihnen einen Gefährten zur Seite, Bregalat, der seinen Entschluss schon gefasst hatte, und ging zum Ting zurück. Bregalat nahm sie mit zu seinem Haus, einem moosigen Stein, umstanden von Ebereschen mit einer Quelle, und sie blieben dort 3 Tage. Bis die Stimmen der Ents sich zu einem großen Geschrei erhoben und dann plötzlich verstummten. Pippin, Merry, wir sind aufgerüttelt. Kommt auf meinen Arm. Es war der 3. Abend, seit Sam und Frodo sich von der Gemeinschaft getrennt hatten. Fast wären sie mit dem Zählen der Stunden durcheinander gekommen, in denen sie geklettert und zwischen den kahlen Hängen und Felsen des Emimuil herumgeirrt waren. Jetzt standen sie am Rande einer hohen, kahlen Felswand, deren Fuß in Nebel gehüllt war. Am Rande der nahenden Nacht war eine dunkle Linie zu erkennen, wie ein fernes Gebirge von bewegungslosem Rauch. Dann und wann flackerte an der Kimm zwischen Himmel und Erde ein winziger roter Schimmer auf. Es ist mein Schicksal, zu diesem Schatten da drüben zu gehen. Es riecht nach Moder, Herr. Alle meine Entscheidungen haben sich als schlecht erwiesen. Ich hätte die Gemeinschaft viel früher verlassen sollen und von Norden her kommen sollen. Östlich des Stroms und des Emin Muil. Und dann weiter zu den Pässen von Mordor. Ich bin müde, Sam, und weiß nicht, was ich machen soll. Wenn nur die Augen nicht wären. Hast du sie wieder gesehen, Herr? Nein, seit zwei Nächten habe ich nichts gehört und gesehen. Vielleicht haben wir diesen Gollum endlich abgeschüttelt. Aber meine Hauptsorge ist der böse Schatten da drüben. Da ist ein Auge drin, Sam, glaube mir. Wir müssen weg von dieser Felswand. Sie bahnten sich ihren Weg durch eine Wildnis von Findlingen und rauen Steinen, die nach einem heftigen Regen nass und schlüpfrig waren. Einmal musste Sam seinen Herrn mit dem Seil der Elben aus einer tiefen Spalte ziehen. Sie kamen zu einer Kluft, aus deren Tiefe es gefährlich gurgelte. Sie versperrte ihnen den Weg. So saßen sie eine Weile traurig da und starrten in die kalte Mondnacht. Sam, was ist? Schau, da drüben auf der Felswand. Da haben wir es. Das ist Gollum. Ja. Wie eine scheußliche, krabbelnde Spinne. Glaubst du, er kann uns sehen? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht. Sogar für freundliche Augen sind unsere Elbenmäntel nur schwer zu sehen. Außerdem mag er Mond und Sonne nicht. Vorsicht, Menschschatz. Mehr Eile, weniger Schnelligkeit. Wir dürfen uns nicht den Hals brechen, nicht wahr, Schatz? Hässliches, hässliches Mondlicht da oben. Warte, Herr. Ich werde ihn mir greifen. Bleib hier, erschreck ihn nicht. Es spuckt uns an. Es tut uns nur weh. Er ist viel gefährlicher, als er aussieht. Wo ist er, mein Schatz? Es ist unserer, jawohl. Die Diebe, die Draken, kleinen Diebe. Wir hassen sie. Da ist er. Es klingt nicht, als ob er wüsste, wo wir sind. Und was ist sein Schatz, meint er. Psst. Er kommt immer hier. Er wird unser Flüstern. Tatsächlich hatte Gollum plötzlich innegehalten und seinen großen Kopf an dem dürren Hals von einer Seite zur anderen gestreckt, als ob er lausche. Dann war er direkt über ihren Köpfen. Plötzlich rutschte er ab. Sam war nur aus seinem Versteck heraus und mit ein paar Sätzen an der Klippe. Ehe Gollum aufstehen konnte, war er über ihm. Aber Gollum war ein harter Brocken. Er biss Sam in die Schulter, schlang seine langen, kalten Arme um ihn, zischte und spuckte. Frodo zog Stich aus der Scheide. Lass ihn los, Gollum! Sonst schneide ich dir die Kehle durch! Tut uns nicht weh. Lass nicht zu, dass sie uns wehtun, Schatz. Sie werden uns doch nicht wehtun, die netten kleinen Hobbits. Wir hatten doch nichts Böses vor, aber sie sprangen auf uns wie Katzen auf arme Mäuse. Ja, ja, wir sind so allein. Soll ich ihn fesseln, Herr, oder töten? Nein, das bringt uns um. Grausame kleine Hobbits. Uns fesseln in dem kalten, harten Land und uns verlassen. Gollum, uns töten, Schatzi. Nicht töten. Er hat uns nichts getan. Ach, hat er nicht? Und meine Schulter? Ich wette, er hatte vor, uns im Schlaf zu erwürgen. Das will ich glauben, aber was er wirklich vorhat, der Bösewicht, ist etwas anderes. Ich hab trotzdem Mitleid. Ja. Arme Kerl sind wir, Schatz. Elend, Hobbit. Hobbits werden uns nicht töten. Nette Hobbits. Oh. Aber wir werden dich auch nicht laufen lassen. Du kommst mit uns und hilfst uns. Eine Liebe ist der anderen wert. Hobbits, wir werden mit ihnen kommen, ihnen sichere Wege suchen in der Dunkelheit. Und wo gehen sie hin? Ja, das möchten wir wissen. Du weißt es, Gollum. Wir gehen natürlich nach Mordor. Und du weißt auch den Weg dorthin. Wir haben es erraten und wir wollen nicht, dass sie gehen, Schatz, nicht wahr? Nein, Schatz, nicht die netten Hobbits. Asche, Staub und Durst gibt's dort und Höhlen. Orks. Nette Hobbits, sie dürfen nicht zu solchen Orten gehen. Du bist also da gewesen? Ja. Nein! Ja. Einmal durch Zufall. Lass mich zufrieden, Gollum. Du tust mir weh. Wir wollen nicht für dich, Mordo, Gollum. Gollum, geh weg! Schlaf! Aber wenn du wirklich frei sein willst, dann musst du mir helfen. Dann musst du einen Weg zu ihm finden. Du brauchst nicht die ganze Strecke mitzugehen, nicht über die Tore des Landes hinaus. Ist er drüben? Immer da. Armer Smeagol. Sie nahmen ihm seinen Schatz. Vielleicht werden wir ihn wiederfinden. Nein, nein. Er ist verloren, sein Schatz. Steh auf. Steh auf. Gehen wir bei Tag oder bei Nacht? Die großen Lichter tun unseren Augen weh. Dann setz dich. Wir ruhen uns ein wenig aus. Und brechen dann auf. Legolas, Gimli und Aragorn ahnten, dass Pippin und Merry nicht mehr in den Händen der Orks waren. Doch sie hatten keine Nachricht, was mit den beiden geschehen war. Da ihnen das Trugbild des alten Mannes die Pferde vertrieben hatte, machten sie sich zu Fuß in den Wald auf, um Spuren der Hobbits zu finden. Es ging Wachsamkeit und Zorn aus vom Fangornwald. Eine Spannung war um sie herum, die ihn fast den Atem nahm. Aragorn kam zu der Stelle, an der Merry und Pippin getrunken hatten. Dort waren Fußabdrücke, der eine etwas kleiner als der andere. Das ist eine gute Botschaft. Allerdings sind die Spuren 2 Tage alt. Und was machen wir jetzt? Lasst uns auf jenen Berg dort gehen. Sie kletterten die Felswand hinauf auf Baumbartsberg und fanden wieder Spuren, seltsame Spuren, die sie nicht begriffen. Wir haben einen langen Umweg gemacht. Aber schaut nur. Wohin? Dort. Zwischen den Bäumen. Wo? Ich habe keine Elbenaugen. Er ist es. Von wem sprichst du? Der alte Mann, der uns erschienen ist. Ganz in schmutzigen grauen Lumpen läuft er. Dann spanne deinen Bogen, Legolas. Es ist Saruman. Lass ihn nicht reden oder uns durch einen Zauber blenden. Schieß, Legolas. Legolas nahm seinen Bogen und spannte ihn. Mühsam, als ob ein anderer Wille ihm Widerstand leistete. Er hielt seinen Pfeil in der Hand, legte ihn aber nicht auf die Sehne. Warum wartest du, Legolas? Was ist los mit dir? Wir dürfen nicht so aus dem Hinterhalt und ohne Anruf auf ihn schießen. In diesem Augenblick kam der Alte auf den Felsen zu. Sie konnten sein Gesicht nicht sehen. Er trug eine Kapuze und über dieser einen breitkrempigen Hut. Wahrlich gut, dass ich euch treffe, meine Freunde. Ich möchte mit euch reden. Leg auf ihn an, Legolas! Hab ich nicht gesagt, dass ich mit euch reden will? Leg den Bogen weg, Legolas. Und du, Zwerg, nimm die Hand von der Axt, bis ich oben bin. Du wirst keine solch schlagkräftigen Mittel brauchen. Bogen und Pfeile fielen Legolas aus den Händen. Gimli stand regungslos wie ein Stein, während er zu ihnen hinaufstieg. Als der alte Mann auf dem Felsen war, leuchtete unter dem grauen Lumpen seines Mantels etwas Weißes auf. Ein Elb, ein Zwerg und ein Mensch. Was mögt ihr wohl in dieser Gegend tun? Ihr sprecht wie einer, der den Fangornwald gut kennt. Das würde den Lerneifer vieler Lebenszeiten erfordern. Aber ich komme ab und zu hierher. Wer seid ihr? Was habt ihr uns zu sagen? Was ich zu sagen habe, das habe ich gesagt. Und was meinen Namen anbetrifft, habt ihr ihn nicht erraten? Ihr verfolgt die Spuren zweier Hobbits, nicht wahr? So starrt mich doch nicht so an. Ja, vorgestern sind die beiden hier heraufgeklettert und sie trafen jemanden, den sie nicht erwartet hatten. Aber warum steht ihr? Wollen wir uns setzen und es uns behaglich machen? Als ob ein Zauberband gebrochen sei, löste sich ihre Starre. Gimli griff nach dem Schaft seiner Axt, Aragorn zog sein Schwert, Legolas hob den Bogen auf. Der Alte aber kümmerte sich nicht darum, sondern setzte sich auf einen Stein. Dann schlug sein Mantel auf und sie sahen, dass er ganz in Weiß gekleidet war. Saruman, er ist es! Sagt, was habt ihr mit unseren Freunden gemacht? Oder ich mache euch eine Beule in den Hut! Der Alte sprang auf, warf Kapuze und Mantel ab und stand da in einem makellos weißen Gewand. Er hob seinen Stab. Gimlis Axt fiel zu Boden. Aragons Schwert loderte in einem plötzlichen Feuer. Legolas verschoss seinen Pfeil hoch in den Himmel. Alle starrten ihn an. Sein weißes Haar, sein weißes Gewand, seine funkelnden Augen. Gandalf! Gandalf! Du bist es! Wieder alle Hoffnung kehrst du in unserer Not zurück. Gandalf. Ja, das war der Name. Ich war Gandalf. Gandalf. Aber du bist ja ganz in Weiß. Ja, jetzt bin ich weiß. Tatsächlich bin ich Saruman, könnte man fast sagen. Saruman, wie er sein sollte. Wir sind wieder beisammen.